Es spricht nun der Herr Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop. Anfang Mai fasste der Führer und der Duce den Entschluss der engen Verbundenheit zwischen ihren beiden Völkern durch den Abschluss eines umfassenden politischen und militärischen Bündnispaktes Ausdruck zu geben. Dieser historische Akt ist der Abschluss einer Entwicklung, die aus der inneren Wesensgleichheit der nationalsozialistischen und faschistischen Revolutionen entstanden, zu einer immer engeren Interessensgemeinschaft und zu einer immer tieferen Verbundenheit der beiden Völker geführt hat. Deutschland und Italien sind jetzt eine unlösbare Gemeinschaft.